Umkehr. Erzählung von A. Engel. Der Lehrer sprach in der Klasse vom Schutz der Vögel. Er belehrte die Schüler über den Nutzen dieser Tierchen, sprach aber auch von ihrer Stellung in der Schöpfung als beschwingte, liederreiche Wesen, ohne welche die Welt uns tot und verödet erscheinen würde. Er ermahnte die Kinder ernstlich, sich nicht an der Natur zu versündigen, indem sie Nester ausnehmen, Fallen stellen und derartigen Unfug trieben. Während er sprach, ruhte sein Blick häufig eindringlich auf dem Schüler Rudolf. Alle wussten wohl warum. Rudolf war ein wahrer Verwüster der Natur. Kein Nest war ihm zu hoch. Er erklomm den Baum, riss die Zweige zu sich herunter, um hineinzusehen. Und wenn Eier und Junge aus dem Nest fielen, dann bekümmerte er sich nicht weiter darum. Manchmal hatte er Lust, sich eine Eiersammlung anzulegen. Aber meistens vergaß er die Eier in seiner Tasche und zerdrückte sie. Oder er warf sie einfach fort. Ebenso machte er es mit den jungen Vögeln. Zuweilen hatte er die Absicht, sie aufzuziehen, aber es war ihm nie der Mühe wert, auch nur den Versuch zu machen, etwas über die Lebensweise und Bedürfnisse der Vögel zu lernen, so dass er nicht einmal wusste, wovon die einzelnen Vogelarten leben. Er hatte auch keine weichen Hände, wie die Menschen, die mitleidig sind. So verkamen die kleinen Vögel, und er warf sie oft fort, ehe sie noch gestorben waren. Er konnte sich bei den kleinen, nackten, kalten Körpern nichts denken. Nicht, dass sie etwas empfanden, nicht, dass er in ihnen Leben zerstörte, dass der Vogeleltern Glück war, das einst selbst mit Freude erfüllt gewesen wäre und die Natur mit Gesang erfüllt haben würde. Noch schlimmer wurde es, als er ein kleines Gewehr zur Weihnacht bekommen hatte. Seine sanfte Mutter war dagegen gewesen. Sie fand, dass ein Mordinstrument nicht in Kinderhand passe und dass es gefährlich für ihren Sohn sei, ihn in seinen zerstörerischen Neigungen zu bestärken. Aber der Vater meinte, das habe damit gar nichts zu tun. Er freute sich schon darauf, wenn er seinen Jungen später mit auf die Jagd nehmen könnte. Einstweilen sollte er sich nun schon im Schießen üben. In den Ferien durfte Rudolf ihm schon öfter auf seinen Jagdausflügen begleiten. Dass er niemals ein Zeichen von Mitgefühl verriet, fiel dem Vater weiter nicht auf. Nach seiner Mutter hörte Rudolf nicht viel. Sie war eine stille, kränkliche Frau, die sich oft um ihren Sohn grämte, wenn er immer wieder wegen des Ausnehmens von Nestern und anderer Tierquälereien bestraft wurde. Die ewigen Klagen über Rudolf passten dem Vater auch nicht. Und so gab es denn öfter im Hause heftige Auftritte, die das Familienleben unerquicklich und unfriedlich machten, Rudolf aber in keiner Weise veranlassten, die Ursache dafür zu meiden. Niemand wusste recht, wie es eigentlich so schnell hatte geschehen können. Da war die Mutter tot. Die Frau war so still gewesen. Sie hatte scheinbar gar keinen Platz im Leben der anderen eingenommen. Jetzt machte sich plötzlich fühlbar, was sie ihnen eigentlich gewesen war, wie sie Mann und Sohn umsorgt hatte, ohne dass es ihnen zum Bewusstsein gekommen war und ohne dass sie es ihr mit ein bisschen Rücksicht gedankt hätten. Weich und warm hatten ihre Hände auf Rudolfs Kopf gelegen, während leise, eindringliche Mahnungen über ihre Lippen kamen. Obwohl er niemals diesen Ermahnungen folgte, hatte sie doch immer wieder Entschuldigungen für ihn gefunden, wenn der Vater wegen der Beschwerden seiner Lehrer maßlos erzürnt über ihn war. Er hatte einmal gehört, wie sie traurig sagte: »Einen Teil der Schuld tragen die Eltern doch wohl immer. Vielleicht haben wir es doch nicht verstanden, ihn richtig zu erziehen.« Jetzt verteidigte ihn niemand mehr. Es war öde und kalt im Hause. Der Vater ging seiner Wege, und Rudolf machte es ebenso. Wenn er notdürftig seine Schularbeiten gemacht hatte, nahm er sein Gewehr und verließ die Wohnung. Eben wollte er wieder hinausgehen, als er einen Vogel vor dem Fenster vorbeihuschen sah. Der verschwand im dichten Fliedergebüsch, um sofort wieder davonzufliegen. Dies geschäftige Hin und Her wiederholte sich. Immer trug der Vogel etwas im Schnabel, wenn er kam, um im nächsten Augenblick davonzuschwirren, wie ein abgeschossener Pfeil, so schnell, dass Rudolf nicht hatte zum Schuss kommen können. Mehrere Male hatte er schon angelegt. Immer war der Vogel schneller als er. Er war bereits zornig. Aber er wartete. Wenn so viel Beharrlichkeit im Schaffen guter Werke wie im Tun des Bösen geübt würde, dann könnte vieles im Leben gebessert werden. Endlich war es geschehen. Der kleine Vogel fiel zuckend zu Boden. Die gespannten Flügel wurden schlaff. Der starre Schnabel hielt noch umkrampft, was der Vogel in emsigem Fluge herbeigetragen hatte. Rudolf dachte nicht daran, dass es Nahrung für die Jungen war, die im Nest der Mutter warteten. Seine Augen folgten bereits dem anderen Vogel, der ebenfalls mit gefüllten Schnabel herbeieilte. Ehe er noch das Gebüsch erreichen konnte, fiel auch er getroffen zu Boden. Rudolf dachte nicht daran, dass dort drüben junge Vögel im Nest die Schnäbel aufsperrten, darauf wartend, dass ihre Eltern sie ihnen füllen sollten. Die Eltern, die dort unten tot und starr im Sande lagen und nie mehr kommen würden. Da er noch eine Aufgabe zu lernen hatte, gab er das Fortgehen auf. Er nahm sein Buch und ging damit in den Garten. Als er dort auf der Bank saß, hörte er ein jämmerliches, dringliches Schülpen. Zuerst achtete er nicht darauf. Dann störte es ihn im Lernen. Er musste es beachten, ob er wollte oder nicht. Plötzlich flatterte ein winziges Pünktchen auf ihn zu. Der kleine Vogel hatte sich, vom Hunger getrieben, auf den Nestrand gewagt und war von dort heruntergefallen. Nun blickte er mit den kleinen, dunklen, blanken Augen zu Rudolf auf. Der Schnabel war weit geöffnet. Die zierlichen Flügelansätze hoben sich auf und nieder. Und er schrie und schrie und wendete keinen Blick von Rudolf. Wie er ihn so ansah und die kleinen Flügel hob und den Schnabel aufsperrte, da packte Rudolf eine große, furchtbare Erkenntnis an die Seele. Mit weit geöffneten, entsetzten Augen blickte er auf das verzweifelte, dringende Bitten und sagte sich, dass er nicht helfen konnte. Ganz plötzlich sah er in diesem kleinen Vogel sich selbst, das Kind, das die Mutter verlor, und mit Grauen stand er vor dem schier Unfasslichen, dass er es war, der diesem kleinen, hilflosen Wesen die Mutter geraubt hatte. Und der kleine Vogel schilpte und schilpte und riss an den so lange fest verschlossenen gewesenen Toren zu Rudolfs Herzen, dass sie weit aufsprangen. Nun strömten auch die Worte seiner Mutter herein. Alle Ermahnung, ein guter Mensch zu sein und sein wildes, zerstörendes Wesen abzulegen, das ihn auf die Bahn der grausamen Menschen führte und jedem menschlich Empfindenden ein Ärgernis war. Alle kam sie. Er wusste gar nicht, wo sie wohl so lange gelegen haben könnten, ungesehen, unbeachtet von ihm. Nun hörte er sie klar und deutlich, als spräche ihr Mund sie erst in dieser Stunde zu ihm, der Mund, der doch in Wirklichkeit schon lange stumm war. Verzweifelt presste er die Hände ineinander. Er fühlte sich so grenzenlos hilflos vor diesem Jammer, der zu ihm schrie und den er verschuldet hatte. Er stürmte in die Küche und forderte hastig von dem erstaunten Mädchen in Milch geweichte Semmel. Vor langer Zeit hatte er einmal gesehen, wie seine Mutter einem jungen Star, der aus dem Kasten gefallen war, Milchsemmel eingetropft hatte. Den Star hatte sie einem jungen Mädchen in der Nachbarschaft übergeben. Nun wusste Rudolf auch, warum. Weil ihr Sohn ein böser Junge war, in dessen Nähe sie ihren Schützling nicht sicher wusste. Seine Seele wand sich in Qual erwachter Erkenntnis. Mit zitternden Händen versuchte er, dem kleinen Vogel etwas in den Schnabel zu stecken. Der gab sich die größte Mühe, das Gebotene zu erfassen. Aber Rudolfs Hände waren an das Wohltun nicht gewohnt und darum ungeschickt. Die Bröckchen waren zu groß. Wie tapfer der kleine Pflegling auch schluckte, es blieb ihm doch eins im Halse stecken. Die Augen verschleierten sich, das Köpfchen sank zur Seite. Der kleine Vogel war tot. Nun dachte Rudolf daran, dass dort oben im Gebüsch noch mehr solche winzigen, hilflosen Wesen einem jammervollen Ende entgegengingen. Nun hatte er mit einem Male denken gelernt. Die klagende kleine Waise hatte ihm zum Bewusstsein gebracht, was er bisher nur dumpf empfunden hatte, was es heißt, eine Mutter verlieren. Er schlug die Hände vor das Gesicht und weinte verzweifelt. Sein ganzes Leben schien ihm in Trümmer gegangen zu sein, und er hatte das Gefühl, niemals mehr glücklich werden zu können. Und ein ernster Mensch ging aus dieser bitteren Stunde hervor, in der das erwachte Erbarmen ihm seine Schuld zeigte, die er niemals wieder gut zu machen vermochte. Aus der Reue können wohl gute Vorsätze entstehen, aber das Leid, das wir bereitet haben, können wir nicht wegwischen. Das Leben, das wir geraubt haben, können wir nicht wiedergeben. Wenn das doch immer rechtzeitig bedacht würde. Rudolf ging, nachdem er sich ausgeweint hatte, in sein Zimmer hinauf und zerbrach sein Gewehr. Er wollte es nicht mehr anrühren, aber ein anderer sollte es auch nicht haben. Er hatte Unheil genug angerichtet. Dann ging er zum Kirchhof, an das Grab seiner Mutter. Er legte den Kopf auf den Hügel und brennende Tränen flossen in den Rasen. Während er verzweifelt schluchzte, stammelte sein Herz Versprechungen, ein guter Mensch werden zu wollen. Und er hat sich redlich bemüht, dies Versprechen zu halten. Statt eines Vernichters ist er ein Schützer aller Schwachen und Hilflosen geworden. Bemüht, Leiden zu lindern, wo sich ihm Gelegenheit dazu bot.